bist voll arrogant und gibst mir nie die Hand. Jetzt komm ich nachts bei dir klingeln wie ein Pizzalieferant. Check it. Guck das Haus, guck die Frau, guck das Auto, Bruder. Geschäfte laufen, Bruder, deine laufen aus dem Ruder. Du warst auch mal cooler, deine Gang auf dem Loser. In eurem Video steigt ihr gangstermäßig aus der U-Bahn. Und ich bin kingmäßig am Winken. Hallo. Wie die Queen im Rolls Royce ganz hinten. Da bin ich jugendgemäßig am Trinken. Oh. Weil wir so jung nicht mehr zusammenfinden. Wenn Journalisten über Hip-Hop reden, schalt ab. Weil Falk Schacht Steigers Schwanz im Hals hat. Leb deine Midlife-Crisis aus, aber halt deine Schnauze und Schuhe aus, denn deine Spielwiese ist mein Zuhause. Guck die Sonnenbrille, guck die Leopardenjacke. Danke, lieber Gott, geheiligt sei dein Name, Atze. Und die Friese sitzt bei jedem Wetter. Alhamdulillah, es geht uns besser. Doch ich chill immer noch mit den Homies am Autoscooter. Danke, lieber Gott, ich küsse deine Augen, Bruder. Und wenn's sein muss, zerleg ich jeden Rapper. Alhamdulillah, es geht uns besser. Alhamdulillah, mir geht es echt gut. Hänge mal noch ab mit meinem Homie DJ Desu. Yeah. Ob ich darf, werd ich nicht fragen, ich tu's. Denn ich mach, was ich will, wie die Haare von Roos. Bestimmt hat auch ein Blinder das jetzt. Bin nicht der Boss, bin nicht der King, bin der Erfinder des Rap. Ich gebe Gas, ab nach links, ich hab den Blinker gesetzt. Ich an der Spitze und dahinter der Rest. Hört zu, ich habe keine Zeit für Bruderkuss, weil ich gleich zum Bruder muss. Shoppen bis die Karte raucht und alles ohne Schulabschluss. Yeah. Dicker, und was jetzt, mach kein Drama. Ich mach Action und den Rest regelt Karma. Guck die Sonnenbrille, guck die Leopardenjacke. Danke, lieber Gott, geheiligt sei dein Name, Atze. Und die Friese sitzt bei jedem Wetter. Alhamdulillah, es geht uns besser. Doch ich chill immer noch mit den Homies am Autoscooter. Danke, lieber Gott, ich küsse deine Augen, Bruder. Und wenn's sein muss, zerleg ich jeden Rapper. Alhamdulillah, es geht uns besser. Ist das Gras, alle könnte ich an die Decke gehen. Das regt mich auf wie dieser Fette da bei rap.de. Nur ich komm klar und der Rest ist fake. Denn bei euch geht's nicht um die Sache wie so ein Kommentar bei Rapper-Date. Das soll Hip-Hop sein, echt jetzt? Ich hör's mir an, doch da geht's mir wie mit Snapchat. Was ist das? Wenn du was willst, komm zu mir. Mann, was Twitter, was Dicker? Ich bleib stabil wie Knastkitter. Guck die Sonnenbrille, guck die Leopardenjacke. Danke, lieber Gott, geheiligt sei dein Name, Atze. Und die Friese sitzt bei jedem Wetter. Alhamdulillah, es geht uns besser. Doch ich chill immer noch mit den Homies am Autoscooter. Danke, lieber Gott, ich küsse deine Augen, Bruder. Und wenn's sein muss, zerleg ich jeden Rapper. Alhamdulillah, es geht uns besser. Ja. DJ Desu.